Willkommen zu meinem Podcast, gewidmet einem der größten Komponisten und Pianisten des 19. Jahrhunderts, Frédéric Chopin. Seine Musik berührt die Seele und hinterlässt einen unauslöslichen Eindruck. Chopins Reise begann in Chełmsowa Wola, Polen, im Jahr 1810. Wo er in eine musikalische Familie hineingeboren wurde. Schon früh zeigte er ein außergewöhnliches Talent am Klavier, das bald die Aufmerksamkeit der Musikwelt auf sich zog. In der romantischen Ära blühte Chopins musikalisches Genie auf. Seine Kompositionen von zarten Nocturnes bis hin zu leidenschaftlichen Balladen faszinierten und inspirierten Generationen von Musikern. Seine enge Bindung zur polnischen Folklore spiegelte sich in seiner Musik wider, die eine einzigartige Mischung aus Emotionen und Technik darstellte. Chopins Einfluss reicht weit über seine Zeit hinaus. Seine Musik bleibt eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration für Pianisten und Musikliebhaber auf der ganzen Welt. Seine Werke, die das menschliche Gefühl in seiner reinsten Form einfangen, sind zeitlos und werden auch in Zukunft Generationen von Zuhörern berühren. Frédéric Chopin, ein Meister des Klaviers und ein Poet der Musik, wird immer als einer der größten Komponisten in der Geschichte der klassischen Musik in Erinnerung bleiben.